Warum heißt der menschgewordene Sohn Gottes Jesus? Jeshua, Josue, ist derselbe Name, der Sohn des Nun, der Nachfolger des Moses, die Israeliten ins gelobte Land eingeführt hat. Ist im Deutschen ein bisschen verschieden wiedergegeben. Der menschgewordene Sohn Gottes heißt Jesus, was Retter bedeutet, weil er uns vom ewigen Tod, den wir durch unsere Sünden verdient haben, erlöst hat. Jesus ist der Retter, der Helfer, der Erlöser, der Eigenname des menschgewordenen Sohn Gottes. Der aber nicht nur ihm zukommt, in Spanien gibt es viele Jesus, die herumlaufen, eben auch den Namen des Sohnes Gottes, des menschgewordenen Sohnes Gottes als Taufnamen oft. Jesus. Jesus. Genauso wie sie viel mehr Marias haben, zu allen verschiedenen Titeln in Spanien. Ein bisschen verschieden.